ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم تاريخ السفر بشم دويتش، بارك الله فيكم. دسم زولتي من قدلت هابن من ich auf Arabisch spreche, dann sollten diejenigen, die kein Arabisch verstehen, Geduld zeigen, und wenn ich auf Deutsch spreche, dann sollten auch die Leute, die Arabisch verstehen, Geduld zeigen. Wir waren bei Hadith 707. Der Hadith 700 von Abu Abdullah ibn Amr ibn al-As أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. يوم النحر يخطب الإمام خطبة عند الجمرة، ففي هذه الخطبة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعلون بعد الرمي، يعني ماذا يفعل الإنسان، وكان قبلها أيضا قد علمهم في عرفة ماذا يفعلون. فقال له: لم أعلم أو لم أفطن، يعني ما تذكرت أو ما علمت، فحلقت قبل أن أذبح. أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر أو يوم الحج، هو أصلا هو أعمال الحج أغلبها في ذلك اليوم. الحاج أولا ماذا يفعل؟ يرمي، أولا طبعا يكون في مزدلفة، يصلي صلاة الصبح في مزدلفة، ثم بعد صلاة الصبح في مزدلفة ينتظر حتى يسفر جدا، يعني حتى السماء تكون تصبح بيضاء، الشمس ما طلعت، ويتوجه إلى منى، فيذهب فيرمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يذبح، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وأخيرا يعود إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. فهذه الأربع أمور التي يفعلها يوم النحر. فأتى رجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما شعرت، يعني ما فطنت أو ما علمت، فذبحت قبل أو فحلقت قبل أن أذبح، عفوا حلقت قبل أن أذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل لا حرج. الآخر قال له نحرت قبل أن أرمي، يعني نحرت قبل أن أرمي، فقال النبي: افعل ارمي ولا حرج، يعني افعل ولا حرج. هذا بارك الله فيكم اختلف فيه أهل العلم في مسألة أنه هل هذا للحاج مطلقا ولا هو يختلف من أمر إلى آخر، يعني هل يجوز تقديم أو تأخير شيء من هذه الأعمال. فالشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء يذهبون، أغلبهم يذهبون إلى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج. وبعضهم بعض أهل العلم يرى أنه عليه دم، إذا فعل ذلك قاصدا، إذا فعل ذلك قاصدا. قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: خذوا عني مناسككم، وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول سائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل قوله لا حرج على نفي الإثم والدري الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد مشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبرا لم يجز إطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، والحكم علق به فلا يمكن إطراحه بإلحاق العامد به إذ لا يساويه. قال: وأما المتمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا تبقى حجة في حال العمد. أي أنه بارك الله فيكم في حال العمد يختلف الأمر إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، يعني إذا كان في عذر شرعي فلا بأس افعل ولا حرج، يعني إذا قدم أو أخر ما في مشكلة. أما إذا ما في عذر شرعي فالمسلم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم، وهذا قول جيد وهذا قول أغلب العلماء على أن الإنسان يعني يحاول في الحج أن يراعي الترتيب، فإذا استطاع. أما إذا ما استطاع لعذر نسي جاهل ما وصل إلى غير ذلك فلا بأس افعل ولا حرج، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. عبد الله بن عمرو بن العاص اتسيلتن بس بجزمت الله صلى الله عليه وسلم ان ابشيت بلده فاخت اشتنت وده حتى تويس ريد قهل بن عمرو دي لوه عنده فن ان تفخاده Ein Mann kam zu ihm. Er hat ihm gesagt, ich habe das nicht gemerkt. Da habe ich mich rasiert, bevor ich geschlachtet habe. Der Prophet sagte ihm, schlachte und es gibt kein Problem. Dann kam ein Mann und er hat ihm gesagt, ich habe nicht gemerkt und ich habe geschlachtet, bevor ich Steine geworfen habe. Der Prophet sagte, wirf die Steine und kein Problem. Alles, was der Prophet Muhammad s.a.w. danach gefragt worden ist, dass man das davor oder danach gemacht hat, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. tu es, und es gibt kein Problem oder keine Sünde in diesem Zusammenhang. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Am 10. Tag von Dhul-Hijjah, ist man früh natürlich in Muzdalifa. In Muzdalifa steht man auf, dann betet man Frühgebet und wartet man, bis der Himmel hell geworden ist und bevor die Sonne aufgegangen ist, kehrt man von Muzdalifa in Richtung Mina zurück. Und der Pilger, der geht dann nach Mina, der wirft den großen Wurf Jamrat al-Aqaba mit 7 Steinen und dann schlachtet man, rasiert man die Haare und kehrt man nach Mekka zurück, damit man Überfülle oder Rückkehr Tawaf macht. Diese vier Handlungen, Schlachten, Haare kürzen oder rasieren und dann Rückkehr drauf. Diese vier macht man am 10. Tag von den Hijjah. Und die sind natürlich die meisten, an diesem Tag macht man die meisten, sage ich jetzt, Handlungen von Al-Hajj. Jetzt hier in diesem Hadith عربيا، بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم eine Rede gehalten hat. Nachdem die Steine geworfen waren, oder geworfen, nachdem man die Steine geworfen hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Sahaba gesammelt und er hat sozusagen eine Rede gehalten, um ihnen beizubringen, was sie danach machen werden. Dann haben die Leute ihn gefragt, weil nicht alle Leute wussten, wie man genau Hajj macht, oder manche Leute haben vergessen. Einer sagt ihm, ich habe erstmal die Haare rasiert und da, bevor ich geschlachtet habe, der Prophet sagt, schlachten. Und du hast kein Problem oder keine Sünde gemacht. Der andere sagte, ich habe das nicht gemerkt. Nicht gemerkt hier bedeutet, entweder nicht gewusst oder vergessen. Der andere sagte, ich habe erstmal geschlachtet, dann Steine geworfen. Oder ich hab geschlachtet, bevor ich Steine geworfen habe. Der Prophet sagte, wirf die Steine. Kein Problem. Und dann kommt der Autor und der Überlieferer, das heißt Abdullah bin Amr bin Al-As, sagt, egal was man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an diesem Tag gefragt hat, ob man das davor oder danach gemacht hat, er hat gesagt, tu es, kein Problem. Die Gelehrten hier haben zwei Ansichten. Die meisten Gelehrten sagen, man sollte sich an die Reihenfolge halten, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat bezüglich Al-Hajj. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erstmal angefangen mit Steine werfen, dann schlachten, dann Haare kürzen oder rasieren, für die Männer natürlich, und dann Rückkehrtawaf gemacht. Man sollte sich an diese Reihenfolge halten, außer für diejenigen, die entschuldigt sind. Die entschuldigt sind, wie zum Beispiel Vergessen oder Unwissenheit. Alle anderen, die müssen sich daran halten. Das ist eine Ansicht. Die andere Ansicht von Gelehrten, die sagen, wann der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, tu, und es ist kein Problem, sagen sie, man muss nicht sich an die Reihenfolge halten. Besser ist das schon, aber man kann auch zu wählen, was man zuerst macht. Das heißt, man kann anfangen mit rasieren, dann schlachten, dann Steine werfen, dann rücken, wie man will. Eigentlich, barakallahu fikum, richtig ist, dass man sich an die Reihenfolge hält, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Khudu anni manasikakum. Das wird nimmt von mir oder lernt von mir die Rituale und praktiziert das, wie ich das praktiziert habe. Und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam praktiziert hat, sollte man sich daran halten. Und das ist eigentlich die bessere Ansicht. Das heißt, wenn du die Reihenfolge machen kannst, dann tu es. Aber wenn du verhindert wirst oder wenn du das nicht schaffen kannst, dann kannst du natürlich etwas vormachen und etwas danach machen. Wallahu ta'ala ala wa a'ala. وعن المسور ما قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وهنا بارك الله فيكم في أمر صار في أمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك فصار الأمر ليس من باب الاستحباب وإنما صار الأمر الآن من باب الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فيه أن النحر يكون قبل الحلق النحر يكون قبل الحلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فانحروا ثم احلقوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق فهذا يؤيد الكلام الأول أن الإنسان ينحر ثم يحلق ثم يعني أول شيء يرمي ثم ينحر ثم يحلق الله تعالى على وجهه بارك الله فيكم المسور ابن مخرمة erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم schlachtete bevor die Haare rasierte und hat seinen Gefährten damit befohlen, dass sie erstmal schlachten und dann die Haare rasieren. Das ist jetzt ein klarer Beweis, dass man sich an die Reihenfolge hält. Weil hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, er hat seinen Gefährten gesagt, erstmal schlachten, dann Haare rasieren. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte das, das bei, auch bei Al-Bukhari, der sagte seinen Gefährten, geht erstmal schlachten und dann rasiert euch die Haare. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht, indem er erstmal geschlachtet hat, also Opferschlachten gebracht hat, und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Haare rasiert. Das ist richtig in diesem Zusammenhang so zu machen. Allah ta'ala ala wa alam. Und das ist auch als, wirklich als Stärkung für die, die Option, dass man die Reihenfolge hält. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. ولكن هناك من صحح هذا الحديث إلا كلمة حلقتم فهي زيادة ضعيفة، يعني إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، هكذا صحيح عند أبي داود. أما إذا رميتم وحلقتم، حلقتم الزيادة هذه ضعيفة والله تعالى على أعلم. إذا فلذلك أغلب أهل العلم يقول إذا فعل أمرين من الأربع فحل التحلل الأصغر، فإذا طاف الإفاضة حل التحلل الأكبر. ما يقصد الحل الأصغر الحل الأكبر؟ الحل الأصغر أنه يستخدم الطيب الأصغر، عفوا يستخدم الطيب وكذا، والأكبر هو حتى يحله النساء بعد طواف الإفاضة. ولكن الصحيح أنه يكفي فقط الرمي، لأن عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمي، يعني بعد ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم طيبته، فما كان فعل اثنين كما هنا بارك الله فيكم في الحديث. إذا الذي يرمي جملة العقبة يتحلل تحلل أصغر، يستطيع يغير لباسه لأنه يكون عليه هو لباس الإحرام، يستطيع يتطيب وكل شيء، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل تحلل الأكبر، يعني تحلل أكبر لابد لهم من طواف الإفاضة. بارك الله فيكم. زيد بن مدة من عائشة رضي الله عليها زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wenn ihr pass auf wenn ihr die Steine geworfen habt und wenn ihr euch rasiert habt die Haare rasiert habt dann ist es euch Parfüm erlaubt und alles außer Frauen. Das ist außer Geschlechtsverkehr, wird damit gemeint. Das Hadith ist bei Imam Ahmed und Abu Dawud und das ist so schwach. In dieser Form, in dieser Version ist diese Überlieferung schwach. Aber die Überlieferung oder die Version, was nicht schwach ist, welche nicht schwach ist, ist, wenn ihr die Steine geworfen habt, wenn ihr die Steine geworfen habt, dann ist euch Parfüm erlaubt. Und alles außer die Frauen. Das bedeutet, ohne Rasieren. Und hier, Barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, die meisten Gelehrten sagen, wenn man zwei Handlungen von diesen vier macht, oder von drei, wenn man zwei Handlungen von drei macht, dann hat man ein, sozusagen ein kleinen Tahallul gehabt. Das bedeutet, das ist Teil, ist man nicht mehr in Ihram. Du kannst andere Bekleidung anziehen, weil man zwei Tücher hat als Mann. Da kann man das ändern. Oder kann man Parfüm nehmen. Warum sagen die Gelehrten zwei? Laut dieser Überlieferung. Aber eigentlich, diese Überlieferung ist so schwach. Deshalb ist es genug. Ist es genug für den Teil Tahallul, also dass man Ihram, sozusagen vom Ihram rauskommt. Ist es genug, dass man die Steine geworfen hat am 10. Tag von Zilhijja. Der große Tahallul, damit meint man, dass man auch erlaubt wird, Geschlechtsverkehr zu haben, Das ist nach Rückkehr Tawaf. Nach dem Rückkehr Tawaf. Deshalb sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alles ist euch erlaubt, außer Frauen. Weil man nur die Steine geworfen hat. Und als Beweis noch dazu, als Stärkung, Aisha radhiyallahu anha sagte, ich habe dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Parfüm gegeben, nachdem er die Steine geworfen hat. Da hat man nicht von Rasieren und von Schlachten gesprochen. Deshalb eins genug. Und bei vielen Gelehrten zwei Handlungen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa an ibn Abbas رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرون رواه داود بإسناد حسن يعني المرأة ما عندها تحلق وإنما المرأة تقصر كيف تقصر تأخذ من ضفيرتها قليلا وتقص ويكفي ذلك بارك الله فيكم حديث ابن هند التين ابن عباس التيلتي بس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي die Frauen rasieren nicht die Haare, aber kürzen die Haare. Kürzen die Haare bei einer Frau heißt, sie nimmt von ihrem Zopf so 1 Zentimeter und sie schneidet das. Sie braucht nicht alles zu kürzen wie die Männer. Wenn ein Mann die Haare kürzt, in Al-Hajj, der kürzt alles, aber eine Frau, die nimmt nur ein Stück von ihrem Zopf, Zupf, und das ist richtig und gut. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فأذن له. فأذن له. بعد انتبهوا برد الحديث عن البخاري ومسلم. بعد الرمي الحلق الذبح الحلق طواف الإفاضة يرجع الإنسان إن يبيت في منى يعني أيام التشريق يبيت الحاج في منى هذا اختلف فيه أهل العلم أحمد الإمام أحمد والحنفية يرون أنه سنة يعني اللذات بمنى المبيت بمنى يرون أنه سنة من فعله أجر ومن تركه ما شيء عليه أما الآخرون فيرون أنه واجب يرون أنه واجب والدليل مع الذين يرون بالوجوب إلا لحاجة أو عذر كما العباس هنا كما العباء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان لهذا الحديث الآخر ما هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يعني ما يباتوا بمنى ولما يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم من ذلك أن الأصل الوجوب يعني الأصل هنا رخص للعباس النبي صلى الله عليه وسلم استأذن العباس أن يباب بمنى لماذا؟ من أجل السقاية كانوا يأتوا بالماء ويضعوه حتى تأتي الحجيج يأتي الحجيج والحجاج فيشربون فيريد يحتاج وقت فيبات في مكة حتى يفعل هذا الأمر وأما رعاة الإبل نفس الشيء فماذا يفعلون الرعاة؟ رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون جمرة العقبة ثم ينفرون يعني يرجعوا إلى مكة ما يبيتون بمنى ثم يرمون الغد ليومين أي اليوم الثاني ما يرمون فيأتوا اليوم اللي بعده اللي هو صار يوم ال 12 فيرمون ليومين ليوم قبل وليومهم فإن أرادوا أن يبقوا لليوم 13 فيبقوا وأن لم يريدوا فخلص يرجعوا فأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له يعني أن الأصل البيات في منى والله تعالى على أعلم هناك من قال أنه البيات في منى يعني مستحب إجماعا ولكن لا إجماع على ذلك لأنه لو كان في إجماع على هذا بارك الله فيكم كان انتهى الخلاف بين أهل العلم حديث 711 في نيم البايد زمن ابن عمر رضي الله عنهما التالت بس العباس ابن عبد المطلب دي عمك الفنون زي محفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي محفيت ام الابلس دي بيتن هات دس اير ان مكة übernachtet in den Nächten von Mina. Damit er den Pilger zum Trinken gibt und vorbereitet. Der Prophet hat ihm Erlaubnis gegeben oder erteilt. Das ist bei Bukhari Muslim. Wir haben jetzt was damit. Wir haben schon über Al-Hajj allgemein gesprochen. Jetzt ist es, wie ich schon gesagt habe, detailliert geworden. Nachdem man, pass auf, nachdem man am 10. von Zilhijja die Steine geworfen hat, geschlachtet hat, die Haare rasiert hat oder gekürzt hat, dann nach Mekka zurückgegangen ist und da hat man diese Rückkehr darauf gemacht, dann muss man übernachten hier. Wo übernachtet man? In Mekka? Wo? Normalerweise übernachtet man in Mina. In Mina. Mina ist 5 Kilometer, 6 Kilometer entfernt von Mekka. Man übernachtet dort. Al-Abbas kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, erlaube mir, dass ich nicht in Mina übernachte. Ich übernachte in Mekka. Warum? Damit er das vorbereiten kann, dass die Pilger zum Trinken bekommen. Man hat große Becken, Wasser gemacht oder gebaut. Und da hat man dort das sauber gehalten, damit die Pilger davon trinken können. So als Gutmachung. Ja, nicht, da hat man kein Geld dafür gebraucht oder verlangt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm das erlaubt. Und hier kommen wir zu einem Thema, und zwar die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten dann getroffen. Muss man in Mina übernachten oder sollte man? Also ist das empfehlenswert oder ist das Pflicht? Bei Imam Ahmed und bei Ahnaf, die sagen, es ist nicht Pflicht, sondern empfehlenswert. Bei anderen Gelehrten sagen Pflicht. Warum? Sagen, Hilal al-Abbas hat um Erlaubnis gebeten. Wäre das nicht Pflicht, hätte er nicht um Erlaubnis gebeten. Weil man bittet um Erlaubnis, wenn normalerweise Verpflichtung dabei ist. Und als noch Stärkung für diesen Beweis ist Hadith 712. Asim ibn Adi erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. den Schäfern erlaubt hat, nicht in Mina, zu übernachten. Er hat ihnen erlaubt, Mehle und um die Schafe gekümmert. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen Erlaubnis gegeben, dass sie nicht in Mina übernachten. Sie werfen am 10. Tag, am Tag von Schlachten, die werfen die Steine. Und dann am nächsten Tag, das wird 11., werfen sie nicht. Am 12. werfen sie für 2 Tage. Und dann werfen sie den Tag, an dem die Leute natürlich Mina verlassen. Das wird von Mina rauskommen. Das ist der 13. Tag. Und hier kommt nochmal, dass hier Erlaubnis erteilt worden ist. Und Erlaubnis erteilt man normalerweise, oder Ausnahme, das ist Ausnahmeerlaubnis, weil die Sache Pflicht ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Was machen diese Leute? Diese Leute, sie müssen natürlich sich darum kümmern, Kamele und Schafe und so weiter. Die können das nicht so einfach verlassen. Deshalb, was machen sie? Sie werfen am 10. Jamrat al-Aqaba. Dann normalerweise am 11. wirft man die 3 Würfe und am 12. Und danach, wenn man من الفلاسفة في الأداء الحج بين دين في الكمان أولا دا كمان نخ أين انتاج على دي سلوتي دي لفن أم ألفت نيت weil es ihnen erlaubt ist ausnahmsweise nicht jeder macht das nur diese Leute weil sie Ausnahme haben aber leider in unserer Zeit jeder macht was er will Allah uns bewahrt und das ist wallahu ta'ala ala alam man muss in Mina übernachten man muss in Mina übernachten oder manche Gelehrten sagen man kann in Mina übernachten außer für diejenigen, die natürlich entschuldigt sind, krank, die müssen Vorbereitungsmaßnahmen treffen, die erleichtern die sozusagen die Durchführung von Hajj, diese Leute dürfen nicht in Mina übernachten. Aber andere, die sollten das tun. Wallahu ta'ala ala wa Abi Bakr qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه خطبة يوم النحر ليست خطبة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد الحاج ما عنده عيد إنما عنده مناسك يؤديها الخطب المشروعة في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية الأولى سابع ذي الحجة والثانية يوم عرفة والثالثة ثاني يوم النحر وعند الشافعي أربع ومن أهل والمالكية والأحناف قالوا لا ما تعد هذه خطبة ولكن بارك الله فيكم انتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خطبة عرفة وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وخطب في أواسط أيام التشريق يعني فهذه الخطب خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبعا وهذا أتى أليس هذا أوسط أيام التشريق فقالوا نعم يا رسول أو بلى يا رسول الله ولكن فيه ضعف الحديث ولكن هذه الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن يوم النحر وخطبة عرفة وثاني أو ثالث أيام التشريق خطب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عليه sagte der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم hat eine Rede gehalten am Tag des Opferschlachtens Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, diese Rede, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam diese Rede, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehalten hat, ist nicht die Rede von Fest. Weil der Pilger kein Fest Rede hat, wie wir die Nicht-Pilger jetzt zum Beispiel. Jetzt, wenn die Leute pilgern, ja? Bedauert, wenn man nicht pilgert. Und diese Rede, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehalten hat, das war, um den Leuten beizubringen, was sie tun. Bei Malikiten und Hanafiten sagen, der Prophet hat dreimal Reden gehalten in Hajj. Am siebten Tag von der Hijja, der Tag von Arafah, das wird am neunten, und der elfte. الشافعي sagte vier sind das die sind der siebte neunte zehnte und elfte oder zwölfte auf jeden Fall barakallahu fikum der Prophet hat Reden gehalten um den Leuten das beizubringen wie sie Hajj durchführen können وعن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ولكن الحديث ضعيف والله تعالى أعلى وأعلى بارك الله فيكم سراء بالنبهان زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم hat eine Rede gehalten und er sagte, ist das nicht der mittlere Tag oder sozusagen der zweite Tag von den Tashriq-Tagen? Man sagte ihm ja, o Prophet, und er hat eine Rede gehalten. Auf jeden Fall, das Hadith ist bei Abu Dawud, aber das Hadith ist schwach. Und schwache Hadithe lassen wir, denn wir brauchen das nicht so weit. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وعمرتك رواه مسلم. قلنا الحج ثلاثة، إما متعة أو تمتع بحيث أن الإنسان يحرم أولا بالعمرة فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج، فهذا يسمى حج التمتع. حج التمتع هو عمرة تحلل حج، ثم في حج القران. القران هو الحج أنه يعتمر ويكون قد ساق الهدي معه فيعتمر ويحج ويبقى دائما محرما حتى يطوف. طبعا تحلل أكبر قبل الطواف، إذا ذبح وإذا رمى يتحلل التحلل الأصغر، ويكون قد ساق الهدي معه يعني معه الذبيحة. أما النوع الثالث من الحج فهو حج الإفراد، وهو أن يحج فقط لا يعتمر، يحج فقط. فبارك الله فيكم، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني الطواف والسعي فقط واحد، تطوفي مرة وتسعي مرة للحج والعمرة. وهذا استدل به أهل العلم للقارن، قالوا يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. أما غيرهم قالوا لا، فلا بد من طوافين ولا بد كذلك من سعيين. وقيل أن هنا للمفرد يعني للذي يحج فقط يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والسعي واحد. على كل بارك الله فيكم، أفضل الحج هو حج التمتع، و دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، وفعل بيديه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أفضل شيء. الذي يقول أنا سأسوق الهدي معي، فإذا جبت الهدي معك يعني طلعت معك مثلا خاروف أو جمل من ألمانيا في الطيارة لهناك، أنا ذاك حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولكن ساق معه الهدي، جاب الهدي من المدينة معه، جاب الهدي فيتمتع بالحج بالعمرة إلى الحج. الله تعالى أعلى وأعلم. أما الذين قالوا القارن يطوف طواف وسعى سعيين، ما في بارك الله فيكم يعني شيء واضح على ذلك، لا يكفيه طواف واحد وسعي. بارك الله فيكم، عائشة رضي الله عليها زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت إياه دال طواف أم دس هاوس und pendeln zwischen Safa und Marwa genügt dir für dein Hajj und für dein Umrah. Rahu Muslim, das ist in Muslim. Wir haben gesagt, Al-Hajj, es gibt bezüglich Al-Hajj drei Arten. Die erste Art von Hajj ist, man macht Umrah erstmal und dann man macht Umrah zu Ende. Dann bleibt man einen Tag, zwei, drei, vier Tage, egal in Mekka, aber im normalen Zustand. Und dann macht man Hajj. Dies heißt der Tamattu. Zweite Art ist, man nimmt ein Schlachtopfer mit und man macht erstmal Umrah und dann bleibt man im Ihram-Zustand, bis man Hajj gemacht hat und dann löst man sein Ihram auf. Und dritte Art, das ist, dass man nur Hajj macht. Aisha radiallahu alayhi, als sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, sie hat sie hat wie alle Leute gemacht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selber Schlachtopfer mitgebracht hat. Er hat Qiran gemacht, sallallahu alaihi wa sallam, weil er Schlachtopfer mitgehabt hat. Aber wenn du das nicht hast, dann machst du damit, weil das das Beste ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Umra ist Al-Hajj sozusagen gebunden, mit Al-Hajj gebunden, bis Ewigkeit. Aisha Abdullah, als sie Hajj machen wollte, sie hat ihre Periode gehabt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihr, mach alles, was ein Hajj macht, außer, dass du Tawaf machst. Und dann später sagte er, dein Tawaf, das wird, wenn sie natürlich ihre Periode zu Ende hat, und dein Pendeln zwischen Safa und Marwa ist genug für dich. Du brauchst nicht zweimal zu machen. Manche Gelehrten sagen, man macht zweimal. Aber zweimal machen eigentlich die Leute, die Umrah erstmal gemacht haben und dann Hajj. Das ist bei Tamattu. Aber bei Qiran oder bei Ifrat ist genug nur einmal. Wallahu ta'ala ala walam, aber die Sache ist umstritten zwischen den Gelehrten. Wann ibn Abbas radiyallahu anhuma, an der Nabi sallallahu alaihi wa sallam يرمل أو خمسة إلا الترمذي والحديث صحيح عند أبي داود. بارك الله فيكم. الرمل قلنا أن الإنسان إذا أتى طواف أي طواف، طواف القدوم يسمى أو طواف العمرة، فماذا يفعل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ يرمل. الرمل معناه لا يجري ولا يمشي، وأننا بينهما نسرع قليلا في الثلاث أشواط الأولى. هذا يكون في الطواف اللي هو طواف القدوم. أما طواف الإفاضة ما فيها رمل ولا فيها الطباع ولا فيها شيء، إنما يطوف فقط طواف عادي. هذا الفرق بينهم. بارك الله فيكم. ابن عباس erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht schneller gelaufen ist in dem طواف, in dem Rückkehrtawaf, in den sieben Runden. Er hat nicht schneller gemacht. Warum hat er das? Das ist bei Al-Khamsa und Al-Tirmidhi hat es außer bei Al-Tirmidhi, und das ist sahih bei Abi Dawud. Wenn man Haram betritt, dann macht man Tawaf. Beim ersten Mal. Wir haben gesagt, man zeigt den rechten Schulter. Und in den ersten drei Runden, man macht schneller. Nicht rennen und nicht auch normal gehen. Ein bisschen schneller. Laufen sozusagen. Schneller laufen. Das heißt Rammel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im ersten Tawaf, für Al-Umrah oder für Betreten von Al-Haram, hat das gemacht in den ersten drei Runden. Aber im Rückkehr-Tawaf, am Ende von Hajj, hat er das nicht gemacht. Das ist wichtig. Das wird weder den Schulter frei machen, noch in den ersten drei Runden schneller laufen. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا بأوقاتها. ثم طاف صلى الله عليه وعلى وسلم طواف الوداع، طواف الوداع، وترك مكة صلى الله عليه وآله وسلم. المحصب هو مكان شعب يخرجه إلى الأبطح. طبعا هذه أماكن في مكة لازم الإنسان. Anas radıyallahu aleyhi erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Mittaggebet, Nachmittaggebet, Abendgebet, Ischagebet, Nachtgebet gebetet hat. Dann hatte sozusagen Pause genommen. Er hat sich gelegen, sallallahu aleyhi ve sellem, in Al-Muhsab. Das ist so ein Gebiet in der Nähe von Mekka. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Tawaf um Al-Kaaba gemacht. Und damit wird gemeint Abschied-Tawaf. Weil wenn man Mekka verlässt, dann macht man Abschied-Tawaf. Das ist bei Al-Bukhari. Das heißt, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Gebete gebetet und dann hat er Tawaf gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Aber die Gebete in der Zeit, ja, nicht, dass man denkt jetzt, wenn man sagt, der Prophet hat Mittag, Nachmittag, Abend und so, das wird alles zusammen. Nein. Aber hier erzählt man so. Also die Zeitdifferenzen werden hier nicht gesagt. Aufpassen. Aber wichtig ist, dass man das versteht, wenn man in Mekka ist, Hajj-mäßig, dann sollte man am Ende, dann sollte man, den man Tawaf gemacht hat, Abschied-Tawaf. وعن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه يعني ما في داعي أن الإنسان ينزل بالأبطح إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان أقرب له وكان أسمح له إنما الأصل هو الطواف بارك الله فيكم عائشة حدثني كما اختصي إن الأبطح بلاتس كنومن هات إسمال دسي سيش دوت أفكهاتن هات wie der Prophet Muhammad sallam das gemacht hat. Und sie sagte, dass es, der Prophet hat sich dort aufgehalten, in Al-Abtah, weil das sozusagen leichter für ihn war. Also das hat mit der Religion an sich nichts zu tun, sondern das hat nur mit Bequemlichkeit zu tun. Weil das bequemer war, dass er sich dort aufhält, dann macht er Tawaf und dann verlässt er Mekka. Abschiedstawaf. Wa'an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qal, أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف بارك الله فيكم هنا دليل على وجوب طواف الوداع وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف إلا بعض العلماء قالوا لو كان واجبا لما خفف عن الحائط ولكن أجيب على هذا بأن التخفيف على الحائط دليل على الوجوب لأن المسألة إذا كانت واجبة تخفف وهذا فيه دليل على الوجوب ووقت طواف الوداع من ثالث النحر من ثالث النحر يعني نحر يوم النحر يوم التشريق الأول الثاني خلص والثالث بعدها هنا الناس إذا حجوا يا أخوة إما يمكث في منى يومين يبات ليلتين واليوم الاثناش يخرج بعد الرمي أو أن يبقى يوما ثالثا يعني فمن تعجل في يومين أو من تأخر فلا يسمع له مثل ما تحب فآخر عهد الإنسان يكون بالبيت يكون آخر عهد الإنسان في البيت أنه وداع اختلف عن العلم قالوا إذا ما طيب هو طاف الوداع وخرج أثناء الخروج صارت الصلاة فرجع وصلى هل يعيد لا يعيد أو بعض الناس يرجع قهقرة يعني يرجع للوراء قال حتى ما يعطي ظهر البيت هذا كله من لا يثبت فيه شيء يا أخوة إنما الذي جاء فيه أحاديث كلها موضوعة ومكذوبة وكذا فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم جزاكم الله خير انتبه لهذا الأمر بارك الله فيكم ابن عباس يبريفة دست البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نتكلم بالألماني أما بالنسبة للحائط فتؤخر هذا الأمر أو إذا تعلم هي أنه مثلا ستحيط فتطوف مع الإفاضة وداع تطوف مع الإفاضة وداع وقد تؤخر الإفاضة فلا بأس لذلك. أما إذا حاضت ما استطاعت تطوف ماشي عليها في بعض العلم يقول لأنه واجب عليها دم في بعض العلم يقول أنها تلف نفسها بخرقة بشكل جيد وتطوف حتى لو كانت حاضت على كل بارك الله فيكم، مسألة يعني فيها خلاف كبير بين أهل العلم، بحيث تعرف هل تطوف وداع مع الإفاضة أم لا. بارك الله فيكم ابن عباس يقول إفاضة بس دي لو دست اللويتن بفولن فاغن ودست اللويتن بفولن فاغن بس إير dass die Leute sich von dem Haus verabschieden, indem sie Tawaf machen natürlich. Aber es wurde erleichtert für eine menstruierende Frau. Wenn die Frau ihre Menstruation oder Periode hat, dann ist das bei ihr leichter geworden. Das ist bei Al-Bukhari Muslim das Hadith. Das heißt, das Letzte, was ein Pilger macht, ist Abschied Tawaf. Abschied. Der verabschiedet sich von dem Haus Allah subhanahu wa ta'ala, von Al-Kaaba, indem er 7 Runden macht. Ganz normale 7 Runden, ohne schnell laufen, ohne zum Beispiel diese Tücher anzulegen, gar nicht. Normal Tawaf und dann geht ihr weg. Was ist jetzt mit einer Frau, die ihre Menstruation hat? Hier sagt er, Ibn Abbas, es wurde ihr erleichtert. Und Erleichterung für sie bedeutet, dass normalerweise Abschied Tawaf Pflicht ist. Manche Gelehrten sagen, das ist nicht Pflicht. Aber richtig ist, das ist Pflicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sagte, keiner von euch. Deshalb ist es wichtig, dass man Tawaf macht. Ja, was ist, wenn man Tawaf gemacht hat und da muss man etwas kaufen oder vielleicht muss man zum Gebet, muss man das nachholen, Tawaf? Nein. Manche Leute, was tun sie? Wenn sie Mekka verlassen, dann laufen sie nach hinten. Das wird das Gesicht zu Kaaba und sie laufen nach hinten. Sie denken, so ist das. Diese Überlieferungen alle, die sind nicht authentisch und die sind meistens sehr schwach oder gelogen oder erfunden. Da soll man aufpassen. Man kann Tawaf machen und dann Mekka verlassen. Wenn man etwas kaufen möchte, kein Problem. Wenn das Gebet sozusagen gebeten, wenn man beten muss, dann kann man zurückkehren in Haram und beten und dann Mekka verlassen. Was ist mit einer menstruierenden Frau? Manche Gelehrten sagen, menstruierende Frau bindet sich richtig, nimmt eine Binde richtig und dann kann sie Tawaf machen, aber es gibt keinen Beweis dafür. Und andere sagen, ja, die ist entschuldigt von Abschied Tawaf. Und andere Gelehrten sagen, sie kann etwas schlachten für die Leute von Haram und verteilen. Wallahu ta'ala alam, auf jeden Fall, die Frau sollte, und sie kann Rückkehr-Tawaf mit Abschied-Tawaf sozusagen verbinden. Sie kann Tawaf machen, einmal 7 Runden für beides. Sie kann Rückkehr-Tawaf ein bisschen sozusagen verspäten. Oder sie kann das machen davor, Abschied-Tawaf, weil sie ihre Periode bekommen wird. Wallahu ta'ala ala alam, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wa alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.